WDR 5. Neugier genügt. Die älteste deutsche Partei, die SPD, in der wir wirken und auf die wir stolz sind, kämpft um die politische Mehrheit in dieser Bundesrepublik, wann wir schreiten, Seite an Seite. Lass uns zusammen singen, wann wir schreiten. Wann wir schreiten, Seite an Seite und die alten Lieder singen. Jahrzehntelang die Pflichtübung am Ende von SPD-Parteitagen und Gewerkschaftskongressen. Genossen, ihr wisst, es wird noch gesungen. Ach ja, hätte man fast vergessen. Obwohl der Zettel mit den Liedertexten heute Morgen noch auf dem Stuhl lag. Gedrängt, fast gequält erheben sich die Delegierten von ihren Plätzen. Auch vorne am Vorstandspodest wird aufgestanden und enger zusammengerückt. Jetzt heißt es lächeln, auch wenn einem nicht danach ist. Peinlichkeiten überspielen, denn die Kamera guckt zu. Über Textlücken und Melodieschwankungen hilft mal ein eingeladener Jugendchor, mal ein professioneller Vorsänger hinweg. Die Genossen fassen sich an den Händen, denn gesungene Werte sind gemeinsame Werte. Trotzig wird jetzt das zelebriert, was Identität stiften soll. Selbstbewusster Blick, auch wenn die Selbstsicherheit gerade eine Delle kriegt. So tun, als sei es das Natürlichste auf der Welt, wenn der gut verdienende Mandatsträger oder die Bundesministerin das Malocher-Dasein besingen und alte Arbeiterherrlichkeit beschwören. Antiquiert, verlogen, vielleicht sogar image-schädigend, wenn eine Partei, die modern wirken und eine Volkspartei sein will, beim Abschied immer wieder den alten, abgetragenen Mantel der Arbeiterbewegung vom Haken nimmt? Franz Müntefering lässt auf das traditionelle Liedgut nichts kommen. Münte ist einer der Altvorderen in der SPD, dem das Singen nach eigenem Bekunden wirklich nichts ausmacht, der die alten Gassenhauer textsicher und mit wiedererkennbarer Tonfolge über die Rampe bringt. Das ist eine gute Tradition in dieser Partei, da muss man auch nicht vorweglaufen. Wirklich nicht? Von Angela Merkel wird berichtet, sie habe sich im Herbst 89 nach der Wende zusammen mit ihrem damaligen Chef vom Ostberliner Zentralinstitut für Physikalische Chemie auf die Suche nach einer parteipolitischen Heimat begeben. Mit der CDU wollte sie damals noch nichts zu tun haben. So sei man eines Abends auch bei der SPD gelandet. Ihr Chef ist dort direkt hängen geblieben. Merkel aber wollte noch einmal weitergucken. Denn zwei Dinge seien ihr bei den Sozialdemokraten schon sehr auf den Geist gegangen. Das Geduze und das Gesinge. Was wir heute als Arbeiterlied bezeichnen, ist eigentlich erst ein Produkt seit dem frühen 19. Jahrhundert mit dem Hervorbringen des sogenannten Proletariats. So Hartmut Flath, Musikwissenschaftler und intimer Kenner des Genres. Diese Arbeiterschaft braucht eine kulturelle Identität und diese bekommt sie auch durch das gemeinsame Singen. Lieder des Widerstandes und Lieder gegen die Unterdrückung, die hat es immer schon gegeben. Die gibt es in jeder Kultur, zu jeder Zeit. Und dann konnte man anknüpfen. Also beispielsweise, man hat angeknüpft auch an Choräle aus den Bauernkriegen, hat sie umtextiert. Am wichtigsten ist gewesen, dass man Volkslieder genommen hat und aus den Volksliedern mit neuen Texten dann Arbeiterlieder gemacht hat. Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winters Kälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Heinrich Heine dichtete 1845 ein Lied auf die schlesischen Weber. Ein Jahr zuvor hatte sich der Peterswaldauer Textilfabrikant Zwanziger durch besonders menschenverachtende Ausbeutung hervorgetan. Zwanziger verdiente das 100- bis 1000-fache an den Produkten seiner Arbeiter. Als die Weber mal wieder gegen die Hungerlöhne protestierten, empfahl ihnen Zwanziger, sie möchten doch, wenn sie nichts anderes hätten, Gras fressen, das sei heuer besonders reichlich gewachsen. Daraufhin eskalierte der Arbeiterprotest. Die Weber stürmten das Fabrikantenhaus und zerstörten Fabrikationsanlagen. Zwei Tage später schossen preußische Soldaten in die Menge und schlugen den Aufstand blutig nieder. Heines Gedicht, das mehrfach vertont wurde, ist ein Kampflied, das die Not und die Wut der Ausgebeuteten dem Ausbeuter und der ihn schützenden politischen Ordnung entgegenschreit. Das Lied, das den Beginn der Arbeiterbewegung markiert. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, wir weben. Damit waren auch die Kennzeichen des Arbeiterliedes begründet. Agitatorisch, selbstversichernd, oft pathetisch, auf jeden Fall ohne Humor, Leichtigkeit und Selbstironie. Aber wo sollte dieses auch herkommen? Die Arbeitsbedingungen waren schließlich auch nicht zum Lachen. Wenn man ein Lied über die schrecklichen Bedingungen der Kinderarbeit singt, dass sie in die Bergwerke geschickt werden und dann eben mit 18 sterben und so, dann vergeht einem das Lachen. Und wenn man anfängt, über sich selbst zu singen und seine eigenen Verhältnisse, dann ist das Lachen und auch die Möglichkeit der Selbstironie nicht mehr gegeben. Vor der Partei war das Lied. Bevor die Arbeiter sich in Selbsthilfeorganisationen zusammenschlossen, wurde gesungen über die Arbeit, wie sie war, wie sie vielleicht einmal sein sollte. Musikwissenschaftler Hartmut Flath. Ganz wichtig in der Geschichte des Arbeiterliedes ist gewesen, dass einzelne Künstler, Dichter und auch Musiker sich engagiert haben für die entstehende Arbeiterbewegung. Und ein ganz berühmtes Beispiel ist Georg Herwegh. Bei Herwegh gibt es das sogenannte Bundeslied. Und dieses Bundeslied ist auch bis heute eines, was gesungen wird. Und das beschreibt am Beginn dessen, was wir als SPD bezeichnen, also bevor die SPD als Partei gegründet wurde in den 1860er Jahren, gab es eben auch die großen Kampagnen, die Arbeiterschaft zu einen. Und für Herwegh ist das Lied ein Mittel gewesen, auch der Einigkeit der verschiedenen Arbeitervereine. Also dieses Bundeslied, Beet und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld, an die Türe pocht die Not. Bete kurz, denn Zeit ist Brot. Das ist der Anfang vom Bundeslied. Und in dem Text von Herwegh gibt es dann eben auch die Zeile, die dann eben lautet. Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Das ist eine Parole, die wird genauso heute noch auf großen Gewerkschaftsdemonstrationen gerufen und gesungen. Brecht das Doppeljoch entzwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not, Brot ist Freiheit, Freiheit, Brot. Und dafür hat ein sehr berühmter Musiker, Hans von Bülow, der war Dirigent und Pianist und Komponist, anonym. Er musste es anonym machen, ja, um sich nicht in der Öffentlichkeit zu schädigen. Anonym eine Melodie geschrieben und auch einen Chorsatz geschrieben. In den Anfängen der Arbeiterbewegung war es gefährlich, sich für die Belange der Arbeiter einzusetzen. Ebenso war es gefährlich, ihre Lieder zu singen. Besonders eben in der Zeit der Sozialistengesetze ist es so gewesen, dass man das eben wirklich nur im sozusagen hinter geschlossenen Türen im Arbeiterverein gemacht hat. Die SPD ist ja wirklich ein Zusammenschluss aller möglichen sozialistischen Vorgänger. Und diese Partei ist ja dann auch beispielsweise durch Bismarcks Sozialistengesetze verboten worden. Wenn dann Demonstrationen gewesen sind, und die hat es ja auch trotz des Verbotes gegeben, wurden dann solche Lieder auch gesungen. Und dann hat die Polizei halt eben Eingriffe gemacht, ganz selbstverständlich. Wenn du keine Arbeit hast, darfst du stempeln gehen. Wenn du keine Wohnung hast. Ich habe keine Lust, eine Kunst auszuüben, wo man sein Gehirn in der Garderobe abgibt. Wenn du nicht zu fressen wie es den anderen schmeckt. Hans Eisler, 1898 in Leipzig geboren, war einer der ganz Großen des Arbeiterliedes. Er studierte Komposition bei Arnold Schönberg. So steht am Beginn von Eislers kompositorischem Werk politisch ambitionierte Zwölftonmusik. Erst später wandte er sich dem sogenannten Agitationslied zu. Wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner kommunistischen Überzeugung musste Eisler Anfang der 30er Jahre emigrieren. Er blieb zunächst innerhalb Europas, ging aber dann später nach Mexiko und in die USA, wo er bis 1947 lebte, als man ihn wegen sogenannter unamerikanischer Umtriebe des Landes verwies. 1930 traf Eisler Bertolt Brecht. Zwei Männer gleichen Alters und gleicher Vorstellungen von Ästhetik und Politik. Beide ohne biografische Verbindung zum Proletariat, aber dennoch Wegbereiter des Arbeiterlieds. Es ist so, dass es innerhalb der Arbeiterbewegung ja eine starke intellektuelle Strömung auch gegeben hat. Und das ist dann für viele spätere Intellektuelle wie Hans Eisler, dessen Vater übrigens Philosophieprofessor war, und Bertolt Brecht, der aus einer Fabrikantenfamilie kommt und dann sozusagen seine eigene Klasse dann eben verlassen hat. Für die war das natürlich sehr attraktiv, auch das kritische Potenzial dieser Arbeiterbewegung zu nutzen. Also das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu kritisieren mit den Kategorien, die auch Kategorien der Arbeiterbewegung gewesen sind. Und auf die Weise haben sie auch es geschafft, sowas wie ein neues künstlerisches Potenzial zu entwickeln. Also dass man jetzt dadurch, dass man Kunst macht, die auch von fast allen Leuten verstanden werden soll, einfach die künstlerischen Mittel anders einsetzt, als es eben die abstrakte Avantgarde getan hat. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, weit, reit, drum links, weit, reit. Wo dein Platz, Genosse, ist, reih dich ein in die Arbeitereinheit, komm, weil du auch ein Arbeiter bist. Das Einheitsfrontlied ist 1934 entstanden. Es ist eine Reaktion auf den Sieg der Nazis in Deutschland. Und es ist auch eine Reaktion darauf, dass diese unheilvolle Trennung der Arbeiterbewegung in KPD und SPD auch den Triumph Hitlers ermöglicht hat. Wo dein Platz, Genosse, ist, reih dich ein in die Arbeitereinheit. Und die Einheitsfrontbewegung ist eine Bewegung gewesen, die dann von außen, außerhalb von Deutschland, versucht hat, so etwas wie eine, in Frankreich, eine Volksfront zu errichten. Und in Frankreich ist es durch die Volksfront ja auch gelungen, den dortigen Sieg des Faschismus zu verhindern. Drum links, weit, reit, drum links. Das Einheitsfrontlied ist eines gewesen, das ganz, ganz allgemein an die Einheitlichkeit und auch an den Internationalismus der Arbeiterbewegung appelliert. Drum links, weit, reit, drum links, weit, reit, wo dein Platz, Genosse, ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, komm, weil du auch ein Arbeiter bist. So, ist alles klar, ja? Ist jetzt allen Genossen klar, frage ich, dass es nicht um Literatur geht und auch nicht um höhere Philosophie, ja? Sondern dass es um einen politischen Kampf geht zwischen zwei Systemen. Das Arbeiterlied im tagespolitischen Wettstreit zwischen Ost und West. Eines Tages kam jemand zu mir und fragte mich, ob ich, weiß nicht wer es war, ob ich nicht Lust hätte, in so einem Kollektiv mitzumachen. Und da erinnerte ich mich der Brechtschen Vorschläge. Heinz Karlau, in der DDR vom ungelernten Arbeiter über ein Kunststudium bei Bertolt Brecht zum Staatslyriker aufgestiegen. Und dann war mein Vorschlag, man solle doch aus dem Fernschreiber die aktuellsten Meldungen nehmen. Solle die uns hinlegen, dann würden wir dichten und dann könnten die Leute die Texte anschauen, ob sie einverstanden sind. Und dann könnten die Komponisten das komponieren und am Abend könnte man das schon produzieren. Rundfunk der DDR. This is GDR Radio. So wurde auch verfahren. Ab 1957 gab es allwöchentlich aus dem Ostberliner Funkhaus ein sogenanntes revolutionäres Arbeiterlied als Kommentierung tagesaktueller Ereignisse. Es war ein größerer Topf von Themen da, aus dem sich die beiden Autoren, die zur gleichen Zeit dem stellvertretenden Chefredakteur gegenüber saßen, sich denn ihre jeweils zwei, manchmal können es wohl auch drei sein, herausnahmen. Dann wurde jeder dieser Autoren in ein eigenes Zimmer gesetzt und fing an zu dichten. Ich habe für diese beiden Texte in der Regel so eine Stunde gebraucht, habe sie dann brav in die Maschine gehämmert, die da auch in dem Zimmer stand. Dann ging man wieder zum Chefredakteur und der hieß den Text gut. Und dann war der eine Stunde später anmarschierende Komponist zur Stelle und fing an, die Sache zu komponieren. Schrieb dann eine kleine Partitur, das war dann im Regelfall so gegen 6, 7 zu Ende. Und dann war immer der Herr Ley dazwischen? Der Intendant, der hat den schönen Satz auf gedichtet, ist schön, müssen wir nur noch sehen, ob es politisch stimmt. Am 6. Oktober 1957 singt der Chor der Kampfgruppe des Staatlichen Rundfunkkomitees das revolutionäre Arbeiterlied Nummer 18, Der Satellit. Eine Lobpreisung des erfolgreichen Weltraumausflugs des sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin. Der neue Mensch war 40 Jahre groß, einer roten Siegesfahnen wehten, von vielen mächtigen Sinnen des Planeten. Es war wie Anbruch einer neuen Zeit. 25 Mal ist jetzt der rote Stern um die Erde herumgerast und hat eine Strecke zurückgelegt, die fast zweimal zum Monde und zurück bedeutet. Es ist nicht mehr daran zu deuteln. Es ist kein Bluff, keine Propaganda. Es gibt tatsächlich diesen künstlichen Mond und es ist ein Sowjetischer. Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all, bald siegt ihr aller Wegen, bald weicht der Feinde Wall. Mit Macht heran und haltet Schritt, Arbeiterjugend bildet sie mit. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir sind die junge Garde des Proletariats. In der Bundesrepublik gab es in den frühen 70er Jahren eine vorübergehende Wiederbelebung des proletarischen Liedgutes. Im Nachgang zur Studentenrevolte brachten Liedermacher wie Hannes Wader alte Arbeiterlieder wieder zu Gehör. Und danach? In der DDR wurde das Arbeiterlied weiter hochgehalten, schon aus Gründen der Staatsräson. Die alten und die neuen Lieder zählten nun mal zum identitätssichernden Kulturgut des Arbeiter- und Bauernstaats, bis dieser 89 zusammenbrach. Im Westen dagegen setzten sich sehr schnell die alten Vorbehalte gegenüber dem Arbeiterlied wieder durch. Zu gestrig, zu viel Klassenkampf, zu sehr wie drüben. Mitglieder eines Bremer Arbeitergesangsvereins mussten schon 1974 um die Anerkennung ihrer Kunst bei desinteressierten Gewerkschaftsfunktionären buhlen. Wir haben darüber diskutiert und dann wurde eben vom Vorstand gesagt, Tendenzlieder ja, sollen gebracht werden. Da habe ich gesagt, wann und wo soll man sie bringen? Wenn nicht auf dem Konzertsaal. Der sagte nämlich, es soll nicht auf dem Konzertsaal gesungen werden, diese Tendenzlieder. Da meinte er denn daraufhin, ja, wenn man so ein Ständchen bringt morgens beim Frühschoppen oder so, da haben wir gesagt, da sind unsere Tendenzlieder uns viel zu schade zu. Es sind ja keine Sauflieder. Es soll ja doch die Menschheit wach werden, wenn wir unsere Aussagen damit machen. Es sind ja Aussagen, die wir damit machen, nicht? Sie haben gesagt, wir haben bereits alle Programme voll und wir nehmen doch davon Abstand. Höflich, wie sie waren, aber man spürt doch daraus, dass diese Dinge doch heute nicht mehr erwähnt sind. Ich bin einfach der Meinung, dass diese Tradition eben dieses Arbeiterliedes total verschüttet sind und meines Erachtens auch bewusst verschüttet sind, dass diese Lieder eben heute gar nicht mehr gesungen werden. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie doch ganz froh gewesen sind, dass sich das nach dem Krieg nicht wieder entwickelt hat. Heute leidet das Arbeiterlied klassischer Prägung unter der fortschreitenden Diskrepanz von Basis und Überbau. Klassenkampf und Arbeitereinheitsfront zu besingen, wo sich die Arbeiterklasse hierzulande untergangssicher auf ihren Zerfall zubewegt, erscheint mehr und mehr als nur noch nostalgisches Erinnern. Auch Hartmut Flath, Komponist und Musiktheoretiker, glaubt, dass man dem Arbeiterlied heute seinen Platz in der Kulturgeschichte zuweisen kann, eben weil die lebendige Tradition verloren gegangen ist. Das liegt erstens daran, dass es eben so etwas wie eine geschlossene Arbeiterschaft nicht mehr gibt. Es liegt aber auch daran, dass wir ja auch eben die Geschichte der beiden Systeme, die sich gegenübergestanden haben, doch wirklich hinter uns haben und dass diese Geschichte dann auch so gewesen ist, dass es in der DDR zum Teil zwanghaft gepflogen wurde und dass in der Bundesrepublik ebenso zwanghaft dagegen gehalten wurde. Und wenn ich jetzt in Gewerkschaftskreisen oder auch in der SPD oder auch in der Linken frage oder eben auch dabei bin, dann ist es sehr selten geworden, dass Arbeiterlieder noch gesungen werden. Ein neuer Geist mit uns zieht, ein neuer Geist. Der Parteitag ist geschlossen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.